ganz normaler Tag. Auf einmal stand sie da, ziemlich lange nicht gesehen. Trotzdem war gleich wieder alles klar. Nun ist ein Grasfleck im Mantel und sie hat staubige Schuhe, Blasen an den Füßen und ist glücklich dazu. Händen, zog sie ran ganz nah, ging mit ihr zu den Feldern, doch ein Kornfeld war nicht da. Nun ist ein Grasfleck im Mantel, sie hat staubige Schuhe, Blasen an den Füßen, sie ist glücklich. Liefen wir nach Haus. Ich trug sie lange auf den Armen, als machte es mir nichts aus. Nun ist ein Grasfleck im Mantel, sie hat staubige Schuhe, Blasen an den Füßen und ist glücklich dazu. Grasfleck im Mantel, ganz staubige Schuhe, Blasen an den Füßen, sie ist glücklich, yeah, yeah, dazu.